Für alle Lebewesen. Die von gestern, von heute und von morgen. Unsere Vorfahren haben die Welt zu der gemacht, die sie ist. Aber wir sind es, die über ihre Zukunft entscheiden. Das ist unfair. Wie oft hörst du Leute so schimpfen? Oder regst dich selbst über eine Ungerechtigkeit auf? Bestimmt nicht so selten, oder? Es gibt Menschen, die sind unvorstellbar reich. Sie wohnen in palastartigen Häusern mit Swimmingpool, fliegen in Privatjets durch die Gegend und müssen nie selber aufräumen oder abwaschen. Das erledigen ihre Hausangestellten. Andere Menschen sind bitterarm. Sie hausen in Hütten ohne Toilette und müssen bei Wind und Wetter auf den Bus warten, um zu den Häusern der Reichen zu fahren, wo sie aufräumen und abwaschen. Außerdem gibt es extrem mächtige Menschen. Sie bestimmen die Regeln, schreiben anderen vor, was sie zu tun haben und halten wichtige Reden. Andere Menschen haben überhaupt keine Macht. Von ihnen wird erwartet, dass sie die Regeln befolgen. Sie müssen tun, was ihnen gesagt wird und brav applaudieren, wenn die Mächtigen ihre Reden schwingen. Ist das gerecht? Was willst du später mal werden? Diese Frage bekommen Kinder oft zu hören. Doch in vielen Ländern haben sie kaum eine Wahl. Wenn du in einer armen Familie aufwächst, kannst du dir noch so sehr wünschen, Präsident oder Kanzlerin zu werden. Du wirst dich dem Regierungssitz höchstens nähern, um vor dem Eingangstor zu fegen. War das schon immer so? War die Menschheit schon immer in Arm und Reich, in Herrschende und Dienende aufgeteilt? Manche Leute sagen, das ist einfach die natürliche Ordnung der Dinge. Man braucht sich doch nur umzuschauen. Überall bestimmen die Starken und gehorchen die Schwachen. Historische Filme und Videospiele sind voller Könige und Prinzessinnen, die in prächtigen Schlössern leben und über riesige Reiche mit Millionen Untertanen herrschen. Dabei gab es ursprünglich gar keine Könige und Königreiche, erst recht keine mit Millionen Untertanen. Bis vor ungefähr 10.000 Jahren lebten unsere Vorfahren in kleinen Gruppen oder Stämmen zusammen, mit höchstens ein paar tausend Menschen. Klar, auch damals gab es Leute, die sich zum Anführer aufschwingen und andere herumkommandieren wollten. Aber selbst der grimmigste Anführer hatte kaum Macht. Es gab einfach noch nicht genug Menschen, die ihm eine schicke Burg hätten bauen oder ein riesiges Reich hätten erobern können. Und die wenigen Menschen, die es gab, zogen oft einfach weg und ließen den Tyrannen alleine, wenn er sie mit seiner Herrschsucht nervte. Doch dann, vor rund 10.000 Jahren, geschah etwas Verwunderliches. Etwas, das alles veränderte. Etwas, das Millionen Menschen ihre Entscheidungsmöglichkeiten raubte und ein paar wenige Ehrgeizige zu Herrschern machte. Was genau passierte damals, vor 10.000 Jahren? Und wieso hat es einige wenige in die Lage versetzt, über alle anderen zu herrschen? Warum haben sich Millionen Menschen darauf eingelassen, ein paar Anführern zu gehorchen? Und wo kamen die Könige, Königinnen und Königreiche plötzlich her? Die Antwort auf diese Fragen ist eine der erstaunlichsten Geschichten, die du je hören wirst. Und noch dazu ist es eine wahre Geschichte.